Nach 6 Uhr, wenn der Kapitän in der Messe war, um zu Abend zu essen, würde sie zusammen mit Starkenberg und ein paar Matrosen, die Landurlaub hatten, hinunter zum Quai gehen. Starkenberg reichte ihr ein Paket mit Butterbroten. Doch ehe sie es in die Tasche stecken konnte, näherten sich eilige Schritte auf dem Gang, die Tür wurde geöffnet, ein Matrose erschien, flüsterte »Polizei«. Schon waren deutsche Stimmen zu hören. Es war keine Zeit mehr, in den Wandschrank zu springen. Svert trat hinaus, Starkenberg blieb in der Tür stehen, und sie machte sich am Bullauge zu schaffen, versuchte den Blick der Deutschen im Rücken fühlend, so kräftig, so männlich wie möglich auszusehen. Während Svert und Starkenberg die Beamten ins Gespräch zogen, mit Fragen, wie sich denn die Freizeit in Bremen am besten verbringen lasse. Und so entfernte sich die Gruppe, kameradschaftlich scherzend. Nach einer Weile kam Svert zurück. Nie würde sie dieses Gesicht vergessen, mit den aufgeblähten Backen, den vorgeworfenen Lippen, die nach tiefem Einatmen die Luft herausbliesen. Jetzt galt es, schnell übers Fallreep zu kommen. Svert gab ihr sein Seemannsbuch, umarmte sie, und als Starkenberg sie hinausführte, traten mehrere Seeleute hinzu, hoben grüßend die Hand, berührten sie an der Schulter, wünschten ihr Glück. Ohne sich umzuwenden, ahnte sie, dass ihr, als sie mit Starkenberg und den beiden anderen Begleitern die Brücke überschritt, viele Blicke folgten. Von der Sekunde an, da sie deutschen Boden betrat, begann das noch unermessliche Stadium der Ausführung ihres Auftrags. Alles zuvor war nur Anlauf gewesen. Die Schritte, die sie zurücklegte zum Wachposten am Ende des Quais, waren schon Teil des eigentlichen Wegs, der nur aus unmittelbar auftauchenden Bedrohungen, aus Sperren, Abgründen bestehen würde, indem es jedoch auch, dies sah sie in diesem Augenblick deutlich, einen schmalen, gleichsam in der Luft hängenden Steg gab, auf dem sie mit sicheren Schritten balancierte. Im Abendlicht, das durchschwelt war von Rauch, gingen sie auf den Soldaten zu, reichten ihm die Seemannsbücher, und Starkenberg lenkte die Aufmerksamkeit des Postens ab mit Erkundigungen nach der Haltestelle der Straßenbahn. Der Soldat, der das geladene Gewehr am Schulterriemen hielt, warf nur einen flüchtigen Blick in die Pässe. Die schwedischen Seeleute, die ihre Frachten einschifften nach Deutschland, wurden freundschaftlich, wie Verbündete behandelt. Er rief ihnen noch nach, achtsam zu sein und beim Ertönen der Sirenen gleich in den Bunker zu gehen. Sie gingen in die Richtung, die der Posten angegeben hatte, vorüber an Magazinen und Schrottlagern. Und als sie einen leeren Schuppen am Rand des Pfads sahen, trennten sie sich von den Matrosen und versteckten sich in einer Ecke der Bretterwände. Sie streifte den Anzug ab, auch das obere Kleid, das sie zusammenrollte und in den Beutel steckte. Da erst bemerkte sie, dass sie vergessen hatte, die Butterbrote mitzunehmen. Ihr Haar, das von Svert während der Reise noch einmal gestutzt worden war, würde jetzt vielleicht durch seine Kürze auffallen. Doch als sie die Mütze ausgetauscht hatte gegen den mitgebrachten kleinen, blauen, glockenförmigen Hut und auch die groben Schuhe ersetzte durch ein paar leichtere, schüttelte Starkenberg nur den Kopf vor Staunen darüber, sie nun als Frau vor sich zu sehen. Er nahm ihr Seemannsbuch an sich und die Kleidungsstücke, die er irgendwo vergraben wollte. Eilig drückten sie einander die Hand, allein ging sie weiter, kein Blick mehr zurück. Doch war sie noch nicht weit gekommen, als von den Werften her, von den Fabriken, aus der fernen Stadt, das stoßweise Heulen begann. Sie lief über Schutthalden hinweg, auf ein paar Hütten in den Schrebergärten zu. Doch von den Seiten kamen schon andere gerannt, Arbeiter, Matrosen, ein paar Frauen und Kinder, zeigten auf den Bunker an der Straßenböschung, zogen sie bei dem verzweifelten Röhren, dem Dröhnen des Himmels, dem Bellen der Luftabwehrgeschütze mit sich hinter die Betontür. Zunächst nur das Durcheinander von Körpern im feuchtkalten Keller, bis der Blick sich an den schwachen Schein der Karbidlampe gewöhnt hatte. Der Luftschutzwart wies ihnen Plätze an, auf Bänken und Pritschen, und da saß sie nun. Kaum war sie an Land gekommen, so eng wie nur möglich zwischen den Bewohnern. Das Halbdunkel, das gemeinsame Schutzsuchen und Lauschen nahm dem plötzlichen Zusammensein etwas von seiner Unheimlichkeit. Sie versuchte sich dem befremdenden Zustand, mit ihren Feinden im selben Unterstand zu sein, anzupassen. Das schwere Atmen ringsum, das Schweigen, das kaum von einem Flüstern unterbrochen wurde, ließ den Eindruck von Entrücktheit entstehen, der aber bald schon umschlug in eine zwanghafte Gemeinsamkeit des Lebenswillens. An das Dasein im Bunker gewöhnt, hielten die Menschen jetzt Ausschau nach bekannten Gesichtern. Ein Winken, ein Ruf hier und da, einige rückten zusammen. Ein paar Matrosen, an deren Uniformzeichen sie die Zugehörigkeit zur U-Boot-Flotte erkannte, lachten ihr zu. Sie schloss die Augen, stellte sich schlafend. Sie setzten sich aber neben sie auf den Boden, fragten, woher sie denn komme. Der eine Matrose nannte sie Kleine. Sie versuchte, zurückzufinden zu der Fröhlichkeit, die sie zuvor im Ballasttank empfunden hatte. »Aus Hamburg«, sagte sie. Und es gelang ihr sogar, ihrer Stimme einen Anflug des Hamburger Dialekts zu geben, denn sie hatte dort mit ihrem Mann einige Jahre gelebt. »Hamburg, da käme auch er her«, sagte der Matrose. »Wo sie denn wohne?« »Lange Reihe«, antwortete sie gleich. Und jetzt lachte sie. Hamburgisch zu sprechen, irgendwelche Wohnorte vorzugeben, das gehörte zu diesem ganzen Spiel der Verkleidungen. Der misstrauische Blick des Luftschutzwarts aber gemahnte sie zur Vorsicht. Die Hand des Matrosen berührte ihr Haar. »Sie habe aber kurzes Haar. Warum sie denn so kurzes Haar habe?« fragte er. »Bin Sportlerin«, sagte sie. »Beim Laufen muss man kurzes Haar haben.« »Sich jetzt nur nicht in ein Gespräch hineinziehen lassen.« Und da fragte er schon wieder, ob sie was zu essen habe in der Tasche. »Wie soll ich was zu essen haben bei den Karten?« sagte sie. »Ist auch gut«, sagte er. »Wir müssen sowieso ein bestimmtes Gewicht halten.« »Ich weiß«, sagte sie, »so muss es sein in den U-Booten.« Schon viel zu viel, hatte sie gesagt. Jetzt kein Wort mehr. Doch der Matrose ließ nicht von ihr ab. »Wohin sie denn wolle?« fragte er. Aus diesem oberflächlichen Geplänkel konnten Fangfragen hervorschießen. Sie schloss wieder die Augen. »Bin müde.« »Sie könne sich auf die Pritsche legen«, sagte der Luftschutzwart. »Sicher würde es noch Stunden dauern bis zur Entwarnung. Gestern habe es die ganze Nacht gedauert.« Sie legte sich zu den Frauen und Kindern, den Beutel schob sie unter den Kopf. Gedämpft durch die dicken Wände waren die Sturmwogen zu hören. Dies war nun der Alltag. Und eigentlich hätte das Getöse draußen sie froh stimmen müssen, denn es zeugte davon, dass das Reich des Feinds verheerenden Angriffen ausgesetzt war. Nicht Mächtige sah sie hier, sondern Hilflose. Und Menschen waren es, die ihr einmal nah gewesen waren. Sie hätte sie fragen mögen, wie ihnen zumute sei bei diesem Gewitter, hätte wissen wollen, ob sie endlich einsehen, dass das, was da auf sie niederging, von ihnen selbst hervorgerufen worden war. Doch diese aufkommende Vertraulichkeit konnte, wenn es auch eine Art Schutzmantel war, verräterisch werden. Sie musste Abstand wahren. Durfte es nicht, was natürlich gewesen wäre, in diesem engen Raum zu weiteren Versuchen der Annäherung kommen lassen. Vielleicht hatte der Matrose es gut gemeint. Wahrscheinlich hatte er sie in dem schwachen Licht für jünger gehalten, als sie war. Anfang 20 mochte er sein. Wenig mehr als 2 Jahrzehnte war es her, als es hier Soldatenräte gab. Da war sie eben 17 geworden, hatte schon 3 Jahre der sozialistischen Arbeiterjugend angehört. Von Matrosen, Arbeitern, Arbeiterinnen war sie umgeben. Die hier aber kämpften nicht für die Revolution. Sie hätte ein Messer bei sich haben müssen. Hätte dem Nächsten, wenn sie sich an sie heranmachen würden, das Messer in den Rücken stoßen, sich zur Tür werfen, hinausschleudern müssen. Blinzelnd aber sah sie, wie sie alle da hockten, manche waren eingeschlafen. Seltsam war es, diese dumpfen Körper mit den schweren, von der Arbeit geprägten Schultern und Armen so dicht neben sich zu haben, ohne sich ihnen zu erkennen zu geben. »Wie hätten Funk, Arndt sich hier behaupten können?« fragte sie sich. Sie hätten Argwohn erweckt in diesem Kreis. Ihre Gesichter waren gezeichnet von Erfahrungen, die nicht in diese Geschlossenheit passten. Ihnen wäre anzumerken gewesen, dass sie von draußen kamen. Nicht der Frau, die ihr Kind an sich presste, konnte sie sich des Gefühls von Verbundenheit nicht mehr erwehren. Die Frau hielt ihre Augen weit offen. Sie wagte das Kind zu streicheln. »Sie sind heute frühzeitig gekommen«, sagte die Frau. »Ich hatte gehofft, die Stadt noch vorher zu erreichen, hab mir Kartoffeln geholt von der Parzelle. Aber es ist fast besser hier. Bei uns ist die halbe Stadt schon weg.« »Was sie denn hier draußen tue?« Sie antwortete, sie habe einen Freund begleitet, der auf einem Schiff ausgefahren sei. Sie brauchte nicht mehr zu sagen, wusste, dass nicht gesprochen werden durfte über Namen von Schiffen, über Bestimmungsorte. »Wenn es nur bald vorüber wäre«, flüsterte die Frau. Sie nickte. Und jetzt sah sie, dass es möglich war, den einen oder anderen aufzuspüren, dass man einander erkennen konnte, am Tonfall, doch ohne noch Schlüsse daraus ziehen zu dürfen, nur wie ein Anrühren, wie ein Hinweis, dass man nicht allein war. Einmal, dachte sie, da hatten diese hier, halbherzig vielleicht, doch notgedrungen, einander mitgerissen zu einem Höhenflug, der ihnen gar nicht entsprach. Jetzt werden sie erst in der Niederlage wieder zueinander finden. Sie musste eingeschlafen sein, denn mit einem Mal, als sie sich umblickte, wusste sie nicht mehr, wo sie sich befand. Sie glaubte sich noch im Behälter am Schiffsbug. Doch weder die Maschine noch der Schwall des Wassers waren zu hören. Sie konnte sich nicht erklären, warum sie auf dem Rücken lag und wie all die anderen zu ihr hineingeraten waren. Eine kleine Lampe brannte im Kessel. Vielleicht waren sie versenkt worden, tief in die See. Noch sickerte das Wasser nicht ein. Stumm verharrten die Mitgefangenen. Sie atmeten. Ein Liegender wälzte sich zur Seite. Jemand trat aus dem Dunkel eine Nische hervor. Er trug einen großen, runden Helm. Langsam stapfte er zwischen den versunkenen Gestalten umher. Er beugte sich vor, legte das Ohr an die Wand. Er tastete mit den Händen über den Boden, hob einen Hebel an. Ein Schott öffnete sich. Eine Welle von Rauch und Staub drang ein. Gleich drückte er die dicke Klappe wieder zu. Einige der Kauernden richteten sich auf. Sie erkannte die Matrosen. Der Aufseher sagte, dass es bald Entwarnung geben werde. Vor Morgengrauen würden die Geschwader abdrehen. Die Frau neben ihr erhob sich von der Liege. Auch andere regten sich auf den Pritschen. Der Luftschutzwart trug einen Eimer herbei. Er tauchte den Schöpflöffel ins Wasser, gab jedem zu trinken. Auf dem Zinn war der Abdruck vieler Lippen. Die Menschen reckten sich, rückten ihre Kleider zurecht. Ein paar begannen hin und her zu gehen. Von fern her, dann anschwellend, war der langgezogene Ton der Sirenen zu hören. Der Qualm in der geöffneten Tür war durchsetzt von rötlichem Licht. Als erste stiegen die Matrosen hinaus. Lange Schatten, vom Feuerschein geworfen, hingen hinter ihnen im Dunst. Auf und ab schwankten die Schatten, verschwanden, kehrten zurück, schwarz die Silhouetten der Körper im heller werdenden Viereck der Tür. Winken, Rufe, der Weg sei frei. Auf das Feuer der Sonne überm Horizont, mitten im ungeheuren Jaulen, ging sie zu, zwischen den anderen. Um 16:30 hörte sie, komme die erste Straßenbahn von Gröppelingen, oben auf der Chaussee. Die Frau mit dem Kind ging neben ihr, Arbeiter gingen neben ihr, die Matrosen hatten sich in Richtung Hafen entfernt. Brandige Schwaden zogen über die Schrebergärten, Nebel stieg aus dem Boden auf, das Getös versiegte. Sie erreichten die Straße. Sie stand in der Gruppe von Männern und Frauen am Pfosten der Haltestelle. Der Hochsommermorgen war umringt von schwarzen, brodelnden Pilzen. Niemand sprach. Aus dem Dunst schaukelte die hellgelbe Straßenbahn heran. Als sie sich im Wagen setzte, wollten die Knie nachgeben. Beim Vorbeifahren an den Seitenstraßen stachen die Strahlen der Sonne durchs Fenster, um gleich wieder ausgelöscht zu werden von den Fassaden. Immer langsamer fuhr die Bahn. Kolonnen räumten Trümmer zur Seite. Sie hörte das Knirschen der Glasscherben. Hier und da starr ein ausgebranntes Haus, von Dächern wehten Rußflocken. Durch den schwarzen Schnee glitt die Bahn, hielt an, fuhr weiter, brennende Scheite fielen herab, Menschen standen zusammengescharrt. Schreiende sah sie vor den Ruinen und Tote in Reihen ausgestreckt, wie mit Mehl bestreut. Andere krochen, blitzhaft beleuchtet von der Sonne, im Gestein umher, nach irgendetwas wühlend, greifend. Dann, bei Walle, offenes Land. Rechts ein Friedhof, links Viehweiden, entfernt Güterzüge, dampfende Lokomotiven und die Außenbezirke Bremens schoben sich heran. Die Augen tränten vom Rauch, überall wurde geweint, ein Schluchzen hing in den Straßen, die Schwäche aber war von ihr gewichen, als sie sich dem Bahnhofsplatz näherten. In einem fremden Land war sie, doch in einem tief bekannten Land. Unsägliches Leid umgab sie und erbarmungslose Feindschaft. Mitgefühl war in ihr und Hass. Sie war hergekommen, weil sie tun musste, wozu sie sich als Kind schon entschlossen hatte. Damals, als man ihr in der Schule zur Belohnung das Bild des schnurrbärtigen Kaisers geben wollte, mit dem kurzen Arm am Säbelknauf, hatte sie es abgewiesen. »Danke, wir haben zu Hause schon die Bilder Bebels und Liebknechts.« Und gekommen war sie auch, um Fritz näher zu sein. Um 6 Uhr ging der Zug nach Berlin. Ein Zurück gab es nie. Der eingeschlagene Weg musste fortgesetzt werden. Dies war vielleicht das einzige Gebot, das für ihn galt. Und er befolgte es nicht etwa, weil es eine Vorschrift war, sondern die Schwungkraft seines Lebens ausmachte. Den Gedanken, etwas Falsches getan, sich geirrt zu haben, gab es für ihn nicht. Nie hätte er anhalten wollen, um eine Handlung zu revidieren, um neu zu beginnen. Er existierte nur mitten in einer einzigen Tat. Wenn ich ihm begegnete, so befand er sich gleichsam im Flug. Wollte ich ihn nicht gleich wieder aus den Augen verlieren, musste ich mich mitreißen lassen. Auch bei langsamer Bewegung schien ein Sturm um ihn zu sein. Es war, als setze er bei jedem Schritt zum Sprung an, als werfe er seine mächtigen Schultern vor, als lodere sein Haar. Auf die Sekunde kam er wie geschleudert zum Treffpunkt, und wie ein Läufer stand ich am Startplatz bereit. Auf dem Platz vor der Volksschule an der Längholmsgata hatte ich ihn erwartet, an die niedrige Mauer gelehnt. Durch den gewölbten Gang im Mittelbau würde er kommen, von der Werkstattsgata her, nachdem er je 2 Stufen der steilen Treppe auf einmal genommen hatte, hinauf von der Slipgatter. Zu den Seiten der Treppe waren die Schluchten zwischen den hohen Neubauten mit Gebüsch und jungen Bäumen bewachsen. In der Tiefe, hinterm Bergsundsstrand, lagen die Käs und Fabriken an der Liljeholmsbucht. Über das Zimmer, das er Ecke Slipgatter, Werkstattsgatter im 1. Stock bewohnte, hatte ich ihn sprechen hören, mit Knurren und Fauchen. Gefielen ihm auch die handwerklichen Namen der Straßen, so war ihm sein Quartier doch verhasst. Eine Gefängniszelle war es, in den Fassaden dicht gegenüber reihten sich Fenster, deren Gardinen nie zugezogen waren, die ihm, wenn er nachts im Dunkeln saß, hell erleuchtete Ausschnitte eines sich ewig wiederholenden Familienlebens aufzwangen. Alles, was er nicht unbedingt brauchte, hatte er weggeräumt. Die bunten Teppiche, die Bilder mit den Bergpartien, den roten Bauernhäusern, die billigen Gobelins mit der Jagd auf Auerhähne und Elche, die Tischchen und Stehlampen und was dort sonst noch gewesen war an Figuren aus Holz und Porzellan. Kahl waren die Wände um das Feldbett, den Tisch und den Stuhl. Sein Fenster, das er auch im Winter offen hielt, hätte er schon gar nicht jetzt in den schwülen Spätsommernächten schließen können. Die vom Lachen, Grölen und Geschrei durchbrochenen Dialoge, die Radiostimmen und die Musik aus den Wohnkammern drüben, musste er über sich ergehen lassen, bis es still wurde gegen 11:30, wenn die Abendnachrichten vorüber waren und sie schwer atmend und schnarchend in den Betten lagen, bis zum frühen Aufstehen zur Arbeit. Als Stahlmann aus dem Grün in den Durchgang trat, vorgebeugt, als wolle er, der doch von untersetzter Gestalt war, nicht mit der Stirn an die Deckkante stoßen, drehte ich mich um und begann zu gehen. Schon war er neben mir, und wir gingen die schräge Straße hinab, auf die Westerbro zu. Ein langer Weg lag vor uns, über Kungsholmen nach Sibirien, zu Uplandsgata 77, und ich wusste, dass während des Gehens, wie unter einem Scheinwerfer, sich unerwartete Ausblicke auftun würden, nach allen Richtungen hin. Auch ihn zog es immer wieder zu dieser Brücke, die den Schritten eine luftige Freiheit gab und den Blick reich machte mit der goldgelben, über die Inseln ausgebreiteten Stadt und die Augen befähigte, weit hinauszuschauen über die Horizonte. Die sinkende Sonne strahlte durch die Fenster des Gebäudes im Zentrum der sternförmig angebrachten Flügel des Gefängnisses. Riesenhaft vergrößerte Schatten regten sich hinter dem Gitterwerk. Es war, als hielten sich dort gefesselte Giganten auf. Kentauren, Löwenmenschen, ihre Arme und Pranken hoben sich empor, umflossen vom blendenden Licht, das schneller losch, da die Sonne über den Essinger-Inseln in violette Wolkenstreifen tauchte. Die gewaltigen Köpfe hinter den Scheiben schrumpften, verloren sich in einem düsteren Hohlraum. Wir aber stiegen zur Höhe an, Straßenbahnen klirrten an uns vorbei, kamen uns über die Kuppe entgegen. Mariberg lag vor uns, eingebettet in Waldungen. Der Anblick des riesigen Mittelbogens der Brücke veränderte Stahlmanns Stimme, und es war ein Loblied auf die Partei, das er anstimmte, womit er die Kraft meinte, die ihn einmal hinausgeschleudert hatte auf seinen Flug. »Warum sich denn«, fragte er, »mein Eintritt in die Partei stillschweigend vollzogen habe? Wäre dies nicht Anlass zur Festlichkeit gewesen, warum er es statt von mir von anderen habe hören müssen?« Und mit Ausholen der Gäste, als schwinge er einen Umhang, ein Löwenfell um sich, wandte er mir sein gebräuntes Gesicht zu, mit den schrägen Augen, den vorstehenden Backenknochen, und sagte noch einmal, dass er in meinem Entschluss einen einmaligen feierlichen Akt sehe, und mit gerunzelter Stirn wies er meine Einwände schon ab. Er hatte kein Verständnis dafür, dass mir das Parteibuch nur eine längst getroffene Bindung bestätigen sollte und dass ich als Staatenloser die Mitgliedschaft in der schwedischen Partei geheim zu halten hatte, vor mir und auch den nächsten Freunden gegenüber den Anschein erwecken musste, dass ich nichts in meinem Leben geändert habe. Für ihn aber war das Gehen neben einem Genossen etwas ganz anderes als das Gehen neben jedem anderen Vertrauten. Es bedeutete etwas Unverbrüchliches, ein Bündnis, in dem man einander mit dem eigenen Leben zu schützen hatte. Stimmte auch ich dieser Auffassung zu, so sah ich doch im Gegensatz zu ihm, dem die Partei etwas Vollendetes war, in der Partei vor allem einen Entwurf, an dessen Entwicklung es unablässlich zu arbeiten galt. Ich wollte der Partei angehören, um damit eine grundsätzliche Einstellung, die Gültigkeit eines bestimmten, von vielen verfolgten Wegs zu unterstreichen. Die Zurückhaltung nach außen, sagte er, sei berechtigt zu dieser Zeit. Doch könne er nicht verstehen, warum ich dem entscheidenden Schritt etwas Beiläufiges, kaum zu Beachtendes gab. Erst nach meiner Entlassung aus der Fabrik, sagte ich, habe man meinem Beitritt zugestimmt, da jetzt die Gefahr der Entdeckung meiner politischen Aktivität geringer geworden war. Eine eigentümliche Unterschiedlichkeit in der Bewertung meiner Arbeit hatte zur Kündigung geführt. Solange ich körperlich gearbeitet, meine Handgriffe geleistet hatte, ohne mich zu äußern, war kein Argwohn entstanden. Doch von dem Tag an, als ich für Gewerkschaftszeitungen und auch für eine literarische Zeitschrift angefangen hatte zu schreiben, meine Erfahrungen also in Worte zu übertragen, war ich einer immer härter werdenden Überwachung ausgesetzt, die nach einem Artikel über die Arbeitsverhältnisse in den Separatorwerken dazu führte, vom Betriebsingenieur gerufen und entlassen zu werden. So hatte sich die Kraft des schriftlichen Worts in Kürze als überlegen erwiesen. Der geduldige Lohnknecht war unbeachtet geblieben, kaum aber erhob er seine Stimme, schon wurde er, auch wenn seine handwerklichen Fähigkeiten der Produktion zugute kamen und es an Facharbeitern fehlte, ausgestoßen. Nach dreijähriger Zugehörigkeit hatte ich mich als Fremdkörper zu erkennen gegeben und war nun hinübergewechselt ins Proletariat der intellektuell Arbeitenden, die sich dazu noch im Exil nur mit Mühe ernähren konnten. War ich auch jetzt bei der politischen Tätigkeit freier, so richtete sich doch dieser neuen beruflichen Beweglichkeit ein verstärktes Misstrauen der staatlichen Behörden auf mich. Und ich musste äußerst vorsichtig sein, um nicht aus der Stadt gewiesen oder interniert zu werden. Ausländer ohne festes Einkommen fristeten sie ihr Leben gar als Schriftsteller oder Künstler, wurden oft als Asoziale des Rechts auf Ansässigkeit in der Hauptstadt beraubt und zur Zwangsarbeit in die Wälder im Norden geschickt. Für Stahlmann, den Illegalen, war eine solche Verunsicherung einzig Grund zum Lachen. Ihm gehörte der Blick über den Strom mit den Schiffen, die Rundtürme auf dem Riddarholm, die vom Schloss überragte Altstadt, die Eisenbahnbrücken, die Hügelketten hinterm Tiergarten, ebenso wie mir, der ich Fremdenpass und Aufenthaltsgenehmigung besaß. Und den Weg auf der breit über die Wiesen von Rellamshof hinwegstelzenden Hochstraße nach Kungsholmen nahm er, der im Versteck wohnende, in sich auf wie ich, dessen Name auf einem Türschild in diesem Stadtteil stand. Es war nicht der Rede wert, ob wir hier zugelassen waren oder nicht, wir folgten nur einer Bestimmung, die für ihn schon seit November 1918 gültig war. die nach ihm trachteten, waren für ihn nicht mehr als die tönernen Zwerge, die links am Abhang mit blöden, bärtigen Gesichtern, roten Zipfelmützen, umgeben von Häschen und Rehen, das Grundstück der Firma für Gartenbau bevölkerten. Verächtlich hatte er auf sie gezielt, die winzig umherliefen unten auf dem Platz vor der Kirche, damals in jenem Dorf bei Königsberg, festgeklammert an die Spitze des Turms. Deckung nehmend hinter den Kupferplatten hatte er auf sie geschossen, auf die Konterrevolutionäre. Was konnten sie ihm schon anhaben, die Gnome der Polizei? War ihnen, die ihm auf der Spur waren, doch immer wieder entkommen, durch einen jähen Sprung, durch ein Tor, ein Fenster, durch Seitengassen und über Dächer. Im Gras drunten in der Anlage saßen Paare, hielten einander fest in den Armen. Kinder liefen Bällen nach, Sportler hüpften im Kreis und um den Friedhelmsplan strömte der Verkehr. Die aufgetürmten Bauwerke an der St. Erikskata, die Mengen der Menschen, die nach Geschäftsschluss aus Büros und Läden kamen, gingen ein in das Epos, das er in sich trug. Er sah hinunter in die lange, von Fahrzeugen und Gehenden durchflutete Flemminggata, meine Straße, an deren Ende sich der Schornstein der Separatorwerke erhob, und deutete wieder eine Erinnerung an. Hatte sich gleich nach dem Zusammenbruch der deutschen Partei auf die Reise gemacht, dorthin, wo Kämpfe entbrannt waren, ausgebildet bei der Roten Armee, wurde er von den chinesischen Revolutionären als militärischer Berater erwartet. Doch diesmal ließ er nichts von heldenhaften Taten verlauten, vielmehr von der Fahrt auf französischem Luxusdampfer, von Singapur nach Kanton. War instruiert worden, wie man sich in der ersten Klasse zu benehmen hatte. Zog am Abend den Smoking an, der war ihm zu eng, platzte die Jacke im Rücken auf, fand ein Stück Segelgarn, nähte er den Riss zusammen. Saßen die Herren auf den Hockern der Bar, war der Einzige im Smoking, bestellte er einen Whisky, starrten die Umsitzenden ihn an, verschwanden sie, einer nach dem anderen, kehrten sie im Smoking zurück. Spielte ein Orchester zum Tanz auf, nahm er sich eine Dame, sagte sie, es sei warm, antwortete er schwitze auch, wie ein Affe, zog er die Jacke aus, folgten die anderen Herren seinem Beispiel. Wir sollten schwimmen gehen, sagte er, als wir auf den Sportplatz zugingen, an der St. Eriksbrücke. Der Durst hatte das flimmernde Bild der südchinesischen See heraufbeschworen. Betätigungsdrang ließ ihn denken an den langen Marsch, an dem er teilgenommen hatte. An das Wasserbecken wollte er sich werfen, dann eine Flasche Schnaps leeren im Restaurant, zu Ehren meines Eintritts in die Partei. Doch ich wusste, dass es nicht möglich war, weil ein Treffen zu bestimmtem Zeitpunkt vereinbart war. Beim Überschreiten der hohen Brücke, über den Kanal, die Eisenbahnlinie, geriet er wieder ins Erzählen. Langsamer geworden im Gedränge, wurde auch seine Stimme verhalten. Dem Brausen ringsum entstieg eine von Zikaden durchschrillte Landschaft. In schwerer und feuchter Hitze stand er aufrecht im offenen Automobil, neben dem Kolonialbeamten, der ihn eingeladen hatte. Phnom Penh lag hinter ihnen. Hinter ihnen lag der Mekong. Auf den See Tonle Sap fuhren sie zu. Fern blaue Gebirge. Er wolle mir erzählen von der Tempelstadt im Dschungel, doch zuerst erklären, wie es sich ergeben hatte, dass er sie besuchen durfte. An Bord war er ins Gespräch gekommen mit dem Angehörigen der französischen Verwaltung Kambodschas, wo eine Zwischenlandung stattfinden würde. Von Beruf Archäologe war ihm eine Besonderheit in den Gesichtszügen des deutschen Reisenden aufgefallen. Und ohne noch anzugeben, welche Bewandtnis es damit habe, hat er ihm angeboten, während der Tage des Aufenthalts sein Gast zu sein und ihn bei einer Fahrt ins Innere des Landes zu begleiten. Dass Vollmond eintrete in der Nacht, so hat er gesagt, werde sich vorteilhaft auswirken auf das Unternehmen. Am frühen Morgen waren sie aufgebrochen. Jetzt lag über den Feldern die Glut der Sonne. Wenn der Wagen anhielt auf dem holprigen, staubigen Weg, wälzte sich die kochende Luft über sie. Beim Fahren war es, als strichen Flammen am nassen Gesicht vorbei. Stehend schien es ihm, als habe er den Himmel zu tragen. In einem Dorf rasteten sie, mit Reisbauern teilten sie die Mahlzeit auf dem Vorbau der Pfahlhütte. Kaum kühler war es im Schatten. Doch die Sanftheit der Bewegungen der Menschen, beim Darbieten der Speisen auf großen grünen Blättern, der Friede dieser Stunde, in der das Kauen der Wasserbüffel unter der Hütte, die mächtigen Laute der Hühner und Ferkel zu hören waren, ließ das Atmen leichter werden. Allmählich aber bemerkte er, dass die Milde der Gesichter mit den schwarz lackierten Zähnen doch eher unterwürfig war. Und als plötzlich Schreie die Ruhe zerrissen, wurde alles, was eben noch im Zeichen der Unschuld stand, in grimmige Gewalt getaucht. In kurzen Abständen kam der Schrei, jedes Mal nach einem klatschenden Hieb. Und als sie hinausliefen, sahen sie auf dem Dorfplatz einen Verurteilten, der auf dem Bauch auf einer Bastmatte lag und an den ausgestreckten Händen und Füßen festgehalten wurde. Am kleinen Tisch hinter ihm ein eingeborener Richter in bestickten Ornat, mit runder, reich ornamentierter Haube, und ein Kolonialoffizier mit Tropenhelm. Der Büttel, in langem, an den Seiten aufgeschlitztem Rock und Turban, schlug mit dem Rohrstock auf den nackten, blutigen Rücken ein. Und um dieses Geschehen zog sich die frühere Friedlichkeit nun wieder zusammen. Kinder sahen zu, ein Hahn scharrte dicht daneben im Sand, ein Hund kam schnüffelnd getrottet, und der Führer zog den Reisenden zurück zur Hütte, wo süßer Wein gereicht wurde, zu den in Röcheln übergehenden Schmerzenstönen. Am späten Nachmittag gelangten sie an die erste Tempelruine, halb im Gebüsch versteckt, an einem schmalen, ausgetrockneten Flussbett. Reste von Götterbildern standen am Geländer der steinernen Brücke. Doch war es weit bis Angkor Wat. Durch das flache Land fuhren sie, in dessen gebackener, rissiger Erde hier und da ein geborstenes Gemäuer noch an die schnurgeraden, kilometerlangen Kanäle erinnerte. Einst hatten sie sich hier in einem Kreuzwerk hingezogen und die Reisfelder bewässert. In den Vorläufern der Waldungen kündigten dann Schwärme von Mücken das Wasser an, dessen sumpfige Reste sich noch in Staubecken befanden. Hinter den von Lianen umschlungenen Stämmen im dichter werdenden Wald schimmerte es auf, in einem langgestreckten Wasser. Von der Uferbefestigung her starrten ihnen Fabeltiere, halb Schlangen, halb Löwen, mit aufgeblähten Häuptern entgegen. In einer Herberge stiegen sie ab. Ein Wächter, ein paar Soldaten der Kolonialarmee waren hier stationiert, und während die Abendmahlzeit vorbereitet, die Betten unter Moskitonetzen hergerichtet wurden, begaben sie sich in der von den hohen Bäumen fast schon in Nacht verwandelten Dämmerung in die erst Ende des vorigen Jahrhunderts im Dickicht wiederentdeckte Hauptstadt des Reichs der Khmer. Auf Wegen, die überwachsen waren von dicken Wurzelsträngen, vorbei an lichten Stellen und Rodungen, wo aus dem verknorpelten Geäst über und über mit Reliefs und Figuren besetzte Treppen, Bastionen und Säulentore hervortraten, gelangten sie an einen tiefen, rechtwinklig verlaufenden Wallgraben, dessen Enden im Halbdunkel nicht erkennbar waren. Schon jetzt, angesichts der steinernen Wegkanten, der von der Ecke her ebenmäßig ausgestreckten Brüstungen, der Mauern im Hintergrund, bot sich ihnen das Bild der furchtbaren Symmetrie eines Herrschaftswesens, das, wenn auch längst untergegangen, mit seinen Resten die verschwiegenen Gefilde immer noch im Bann hielt. Morgen, bei Sonnenaufgang, sagte der Archäologe, werde er einen Eindruck erhalten vom Grundriss der im Ganzen nicht zu erfassenden, in Teilen jedoch überblickbaren Anlage der ausgestorbenen Stadt. Jetzt in der Nacht aber, im Mondlicht, soll er zu Statuen geleitet werden, an die sein Gesicht ihn erinnerte. Was es denn Gemeinsames gäbe zwischen ihm und den Götterkönigen, die hier ihren weltlichen Sitz und ihre Grabmäler errichtet hatten, wollte er wissen. Doch sein Gastgeber verwies ihn auf die spätere Stunde, wenn der Mond ihm die Antwort beleuchten würde. Zurückgekehrt zur Unterkunft aßen sie mit dem Fahrer und der Wachmannschaft eine Mahlzeit, deren Vielfalt der labyrinthischen Üppigkeit der Dschungelstadt zu entsprechen schien. Und als der Mond den Stand erreicht hatte, den der Cicerone gut hieß, gingen sie aufs Neue die Waldpfade entlang, bis zum Ansatz eines breiten, gerade geschnittenen Deichwegs, der auf gemauertem Unterbau das leere Bett eines Kanals durchteilte. Freitreppen führten zu den Seiten hinab. Schiffen mochten sie zum Anlegen gedient haben. Weiter entfernt waren Tümpel von großblättrigen Pflanzen überwuchert. Längs des Wegsockels reihten sich gleichförmige, überlebensgroße Gestalten, aus aufeinandergesetzten Felsblöcken geschlagen, hockten auf rundem Sitz, die Arme mit den Leibern verschmolzen, auf den Häuptern konische Hauben, die Gesichter schräg nach vorn gewandt, den Ankommenden entgegen. Sie wurden gefangen genommen von diesen Gesichtern. Wohl an die 100 waren es, mit geringem Unterschied im Ausdruck. Die mandelförmigen Augen pupillenlos, unter den vom Mond hervorgemeißelten Brauen, die Münder beschattet von der breiten Nase, schwermütig, trauernd. Allein dieser Weg an den gedrungenen, ernsten Wächtern vorbei, auf das Tor des Todes zu, hätte genügt, um die Nacht für immer unter allen anderen Nächten hervorzuheben. Dann waren sie an den von Feigenbäumen umstellten Portalbau gekommen, von dessen Zinnenkreuz gigantische Köpfe, von stufenweise sich verengenden Ringen gekrönt, nach vorn und seitwärts blickten, und nach Bajon hin auch, wie sie es gesehen hatten, als sie eingetreten waren in die Stadt Jayavarmans. Die aufschießenden Blätterstauden, das ausladende Gezweig der Riesenbäume und die herabhängenden Lianen beeinträchtigten nicht die Gradlinigkeit des Wegs, der sich von der Deichstraße her fortsetzte. Eine Helligkeit zog die Gehenden an, bis sie sich vor dem in Mondlicht gebadeten Bergmassiv befanden, das allmählich zu einer einzigen, aufgetürmten Skulptur wurde. Aus zahllosen Klippen wuchs das Bauwerk pyramidenhaft empor. Zum Verweilen gezwungen, nahmen sie es zunächst in seiner Gesamtheit in sich auf und ließen das hundertfältige Antlitz, das von den Terrassen her aus den gestapelten Steinen ragte, auf sich wirken. Der Hauptturm, von Arkade zu Arkade schmaler werdend, abgeschlossen von blütenhafter Krone, lag rund zwischen eckigen, aus scheinbarem Gewirr mehr und mehr ein System zu erkennen gebenden Aufschichtungen, die in Gewölben gründend von viereckigen Mauern umgeben waren, um die sich eine Zwischenmauer mit Ecktürmen und Mittelportalen und schließlich die gewaltige, glatte Außenwand schloss, an deren von ein paar Stufen erhöhten Galerie einzelne Säulen noch zwischen Trümmern standen. Ein Bildfries trat längs des Wandelgangs aus dem Stein hervor, dicht mit Figuren bevölkert. Doch vorerst wurde ihm nichts als eine Ahnung dieser Chronik des Lebens in der Königsstadt zuteil. Der ihn führte, ging dem Fremden voran in den Tempel, durch die immer wieder rechtwinklig abzweigenden Kolonnaden, die von Göttergestalten bewohnten Höfe, und durch die von Ornamenten prangenden Hohlgänge, die steilen Stufen hinauf, zu einer der Balustraden, von der sich ein Blick bot über die mannigfach gestaffelten Kuppeln, die das heilige Gesicht trugen. Das Antlitz war jenen unten am Brückenweg ähnlich. Es war in die Quadern gehauen, deren Fugen die Züge zerteilten, doch nicht auflösten. Es lächelte in seinem steinernen Verlies fast mit einem Anflug von Wollust, aus dem Leben ins Dasein der Götter enthoben. Doppelt so hoch wie die Gestalt der Besucher waren die überall wiederholten Gesichter mit ihren leeren, geschwungenen, in die vier Himmelsrichtungen starrenden Augen. Die Gesichter beherrschten die Welt, kamen aus dem Zeitlosen, erhoben sich über das Vergängliche. Klar zeichnete das weiße Mondlicht die Konturen der sich wölbenden Lippen, die aus Blumen und Blättern bestehenden Bordüren des Kopfputzes, das Ohrengehänge, das Geschmeide um den Hals. Stirn, Nasenflügel, Wangen und Kinn leuchteten aus den Schatten. Und so wie die Verzierungen der Kopfbedeckungen übergingen in die Ringe der Turmgipfel, so deuteten unter ihnen an den Torpfeilern und breiter werdenden Mauervorsprüngen die Fragmente von Arabesken etwas von der monumentalen Pracht ihrer Gewänder an. »War es denn möglich«, fragte er sich, »dass sein Aussehen, wie der Gastgeber behauptete, diesen Majestäten verwandt sei?« Und er verzog lachend den Mund. Da hörte er, dass er ihnen gerade in diesem Augenblick gleiche. Erst später in der Nacht, als er im Bett lag und das dünne Netz zurückgeschlagen hatte, weil er sich lieber den Moskitos als der stickigen Hitze im Zelt aussetzte, hätten ihm die Worte des Franzosen zu denken gegeben, sagte er. Sie seien nach dem Abstieg vom Tempelgebirge noch lange um die äußere Mauer gewandert, auf denen jene, die die Stadt bewohnt hatten, in kleinen Ausschnitten der Alltäglichkeit, wirklichkeitsnahen Gäste und Bewegung zu sehen waren. Waren die Köpfe über ihnen der Ausdruck einer unwiderruflich währenden Macht, der man widerspruchslos zu dienen hatte, so waren die Gestalten im Mauerfries im Augenblick wirklichen Lebens festgehalten. Bestrahlt vom Mond verloren sie ihre Flächigkeit, eine Tiefe entstand hinter ihnen, die sich anzufühlen schien mit dem Gewimmel in den Gassen, auf den Marktplätzen und um die Vorhallen der Tempel. Trabte eine Herde von Schafen und Ziegen herbei, vorbei an den zwischen Säulen sitzenden, in Andacht und Gebet versunkenen Priestern, so wurden ländliches Dasein und geistige Entrücktheit eins. Neben den von Lotusblüten überwölbten, meditierenden, lagerten Hirten, ein Kitzchen im Arm, eine Bambusflöte am Mund, ein Saiteninstrument zupfend. Jäger trieben Elefanten und Nashörner aus dem Wald, Fischer legten Netze aus, tauchten nach Schildkröten und Muscheln, die Reisernte wurde angebracht und gedroschen. Auf den Schultern trugen Frauen die Bambusstangen mit den Lasten der Säcke und Körbe. Hier waren Verkaufsstände, von denen ein Mädchen eine Frucht stahl. Dort schminkte sich eine Hetäre lässig vorm Handspiegel. Hier übten Tänzerinnen, dort waren Wäscherinnen an der Arbeit, hier waren Töpfer, Bäcker, Schneider und Schmiede am Werk. Dort war ein Schreiber zu sehen, ein Märchenerzähler im Bazar. Hahnenkämpfe fanden statt und Gaukler traten auf. Ein Liegender balancierte auf den Füßen ein Rad. Ein Akrobat jonglierte mit Kindern. Und Mimen mit fleischigen Leibern führten zu Trommel und Lyra ein Schauspiel auf. Nur die waagrechten und senkrechten Spalten, die die einzelnen Szenen unterteilten, kündeten von Herrschaft und strenger Ordnung. Und trat man zurück, zeigte sich wieder das Missverhältnis zwischen dem Raum, den das Volk einnahm, und dem im Felsen thronenden Gebieter, dessen Gesichter den Urwald, unter dem die hölzerne Stadt vermodert lag, überragten. Eine winzige Spanne am Fuß der äußersten Galerie durften die Erbauer des Tempels beanspruchen. Beim Tageslicht verschwand sie fast in der Mauer. Der Mond offenbarte sie dem Beschauer nur während seltener Stunden. Das hundertfältige Antlitz des einzigen, Erwählten, aber war immerwährend sichtbar, von welchem Punkt aus man auch den Kopf hob. Die Stadt Ankhurtum, im Geviert der Hauptkanäle und Befestigungen, durchzogen von Wasserrinnen und Straßen, an denen dicht die Pfahlbauten standen, war vergangen. Nichts mehr zeugte von den Einwohnern, als die mit zarter, erfahrener Hand in den porösen Sandstein geschlagenen Annalen. Und nachdem die nächtlichen Wanderer die Menschen bei ihrem friedfertigen Tun betrachtet hatten, gelangten sie an eine Darstellung, die an Ausmaß das bisher dargestellte städtische Leben weit übertraf. Da waren Soldaten, die in der Garnison noch scherzhaft miteinander rangen, würfelten und an Seilen turnten, dann die angetretenen königlichen Garden und das Getümmel der Schlacht im Feld und auf der See. In drei Folgen übereinander zu lesen von rechts nach links, zusammengehalten von den Schraffierungen der Lanzen und Schwerter, der Ruder und Ramböcke, in ständigem Vor und Zurück, durchflattert von Wimpeln und umrankt von blätterreichem Gezweig, vollzog sich hier der Kampf gegen die einbrechenden Heere aus dem Nachbarreich Champa. Wahrten die Mächtigen ihr Gesicht, das das Gesicht einer Dynastie war, behaupteten sie götzengleich ihren Platz im Denkmal, so waren die, die für sie kämpften, nur als Masse vorhanden, stampften in gleicher Gebärde vor, mit gestaffelten Profilen, mit Schilden und Helmen zweier Parteien. Maschinen waren es, die im Auftrag der Hohen aufeinanderprallten. Die Kriege zum Eintreiben von Sklaven gehörten zur Führung des königlichen Haushalts. Mit den Cham waren die Khmer gegen die Annamiten gezogen. Dann hatten die Khmer Champa unterworfen. Und nun, 1177, kamen zur Rache die Cham ins Land, mit ihren Schiffen den Mekong hinauf, zum Tonle Sap, mit ihren gepanzerten Truppen Angkor entgegen. Die Kriegselefanten an der Spitze der Armeen, waren ausgerüstet mit den gleichen Sitzen und Bogenschützen. Die mit gespreizten Beinen im Zweikampf stehenden glichen einander. Die gleiche Haltung auf beiden Seiten nahmen die sich Deckenden, die Getroffenen und Stürzenden ein.